Er sieht wie 28 aus und du wie 18,5. Danke. Ich werde nie vergessen, diese kriechenden Kinder im Schmutz in Max. Sehr gesund. Die sind da rumgekrochen wie... Wie die Erdferkel. Ja. Andere Mütter hätten gesagt, bitte aufstehen. Ja? Ja, man muss Bakterien Und man muss die Dinge auch ausprobieren und die dürfen nicht gelingen. Ja. Aus dem lernen wir viel mehr. Natürlich. Ich sehe aus wie 87. Ich mache mich immer ein Jahr älter. Das ist gescheit. Am 19. November war ich 86 und jetzt bin ich schon 87. Das behauptest du. Das ist meine Behauptung. Die gilt. Großartig, behalt das bei. Ja. Ich glaube, ich schaue mir den Trick ab. Du hast so ein gutes Profil. Ich bin 51. Erklär mir noch einmal, wie wir uns kennengelernt haben. Du standst am falschen Eck. Ja, genau. 10 Blocks weg. Ich habe mit dem Franziskus Kerstenbrock im Radio gearbeitet. Aha, wo ist der? Gibt es den noch? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwann Vater geworden ist. Ja. Und er hat mitgekriegt, dass ich nach New York fahre. Und er hat gesagt, du musst die Liesl treffen. Und das Komische ist, er hat mich dann interviewt für InFlight. Ja. Und ich will denen meine Zeichnungen anhängen. Und ich bin noch nicht dazugekommen. Ich muss dort morgen hin. Vielleicht kannst du rausfinden, wo die Office ist von InFlight. Ja, InFlight Magazine. Ja. Also, mache ich doch gerne. Bin bereit. Die Mädels tratschen sich schon weg und wir haben noch gar nicht richtig begonnen. Also, ich bin still und warte. Liesl Steiner, Lieselotte Steiner. Nein, Elisabeth Steiner. Ich wurde im Hörer, ein Sanatorium, geboren und meine Eltern haben keine Namen für mich gehabt. Und die Krankenschwester hat gesagt, heute ist der Namenstag der Kaiserin Elisabeth. Geboren in? In Wien. Im Sanatorium Herer? Ja. Ja, da gibt es eine Station von der Straßenbahn. Ja. Also das war deswegen Elisabeth und dann Liesl und in Argentinien. Wir sind im Jahre 38 nach Argentinien, Vater, Mutter und Kind, nach Argentinien und dort hieß ich Elisa. Und Liesl und das alte Liesl. Und da gibt es 100 Variationen vom Namen. Aber die sind subtil anders. Das ist nicht egal, ob man sagt Liesl, Lisa. Ja, es ist egal. Ist schon egal? Sobald man nicht irgendwas Grässliches sagt, dass ich scheußlich bin oder so, es spielt mir keine Rolle, wie man mich nennt. Und wenn man streng ist, Elisabeth. Ja, das gebrauche ich eigentlich wenig. Es ist jetzt genug, Elisabeth. Ja, das ist leicht über... Aber es ist sehr interessant, das Leben dieser Frau. Und weißt du, sie wurde ermordet in Genf, aber es war ein Irrtum. Er wollte jemand anderen ermorden. Und die wusste gar nicht, dass die haben diese Mieder angehabt, wo die Taille so 2 Millimeter ist. Und die ist dann auf das Schiff gegangen und erst wie sie das Mieder ausgezogen haben, haben sie gesehen, dass sie tödlich verletzt war. Das war eine Feile. Kaiserin Elisabeth. Bitte? Kaiserin Elisabeth. Ja. Alles Google. Geh zu Google. Wenn du irgendwas wissen willst, google it. Wir sind hier im Hotel Kaiserin Elisabeth. Ja. Wir treffen Liesl Steiner. Ja, Elisabeth Steiner. Elisabeth Steiner. Geborene? Steiner. Steiner. Weißt du, dass der Name Steiner geht von Nazi zu Juden? Das ist so ein Universität. Es gibt viele Juden. Meine Mutter war Jüdin, mein Vater war Christ. Und da gibt es halt diese Sache, dass die Nazis auch Steiner gegessen haben. Und ich habe einmal ein Research gemacht. Alles, was mit Stein zu tun hat, Lapidus, Steiner, Stone, Steinberg, alle Steine, die haben alle da irgendwie Steine. Einen Bezug zu Steinen gehabt. Ja, ja. Und der Gabor Steiner, glaube ich, der hat ja den Prater begründet, oder? Aha, da gibt's ja so einen. Es gibt einen französischen Ausdruck, jamais couché avec. Mit dem habe ich nie geschlafen. Mit dem Stein? Nein, wenn einer einen Namen nennt, Also wie den da. Und ich sage dann, jamais couché avec. Und diese Research, die du da über Steiner gemacht hast, ja, betraf Menschen oder betraf Steine auch? Steine als Gegenstände? Nein, eigentlich Mensch. Menschen. Namen. Und auch nicht jetzt den Prozess steinigen und solche Dinge? Nein. Steiner, der Mensch? Ja. Wie viele hast du denn getroffen? Wenn du hier vorbeifährst, dann irgendwas, Steinbeck, Steinbrochstein, also hunderte, tausende Stein, etwas. Also hunderttausende gibt es. Man muss sie nur suchen. Ja, suchen ist sehr wichtig. Und weißt du, der er hat den Literaturpreis gewonnen in Deutschland mit der Blechtrommel, Günter Grass. Der hat vor kurzem eine Reportage gemacht und da hat er gleich gesagt, dass Facebook scheiße ist und seine Enkelkinder sagen ihm, sie haben 500 Freunde. Und wenn man 500 Freunde hat, hat man überhaupt keinen Freund. Und er sagt, er ist ein Dinosaur, weil er in die Bibliothek geht, auf seiner Hermes schreibt oder Hand. Und, und ich bin ganz seiner Meinung. Und das ist jetzt um die ganze Welt herum scheiße, scheiße, scheiße. Merde, feiner in Französisch. Und Mierda auf Spanisch. Und das ist wirklich so oberflächlich. Meine Freunde, die am Facebook sind, die schreiben, wenn du was geschrieben hast, sagen sie, I like it, es gefällt mir. Das ist das Einzige, was sie rausbringen. Und ich bin dort nur, um zu sehen, was die Kinder meiner Freunde verbrechen. Und deswegen, und ich habe auch ein paar gute kleine Sachen gemacht. Ich habe einen Brief an den Herrn Zuckerberg geschrieben. Der Herr Zuckerberg verdient im Tag 6 Millionen Dollar. Und ich habe ihm geschrieben und gesagt, Herr Zuckerberg, ich glaube nicht, dass Sie 6 Millionen verdienen. Das ist nicht die Wahrheit. Sie verdienen 5.999.000. Und ich habe gesagt, Sie, das ist das Oberflächlichste der Weltgeschichte. Alle sitzen Sie da, können nicht mehr sprechen, nicht mehr schreiben, nicht mehr nichts. Ich habe gestern ein Foto gesehen von 50 Menschen in einer Straßenbahn, die alle in die Zeitung reinstarren. Nix Kommunikation. Nein, im Flugzeug. Ich, auf dieser Reise nach Wien bin ich neben zwei Typen gesessen aus, nicht Graz, aber irgendwie, jedenfalls, die waren in New York, um eine Stiege zu machen, die aus Metall in Oberösterreich oder irgendwie in Kärnten gemacht wird. Die haben sie dann in Teilen natürlich nach New York und jetzt dort aufgebaut, muss ein Vermögen gekostet haben. Aber die waren so lieb, das waren die ersten Menschen in vier Reisen, die ein Wort gesagt haben. Liesl, bevor ich frage, wie lange es dauert, bis du durch den Metalldetektor am Flughafen kommst, würde ich noch ganz gerne Ingrid vorstellen. Ja. Ingrid Rachbauer, die heute auch mit dabei ist. Und meinen Namen sagen, Lothar Bodingbauer. Und ich möchte noch dazu... Bodingbauer, der Bottich. Ja. Pottfarmer übersetzt auf Englisch. Aha. Pott. Bodingfarmer. Ja. Ja. Und irgendwann muss man den Namen auch einmal sagen von uns dreien. Ja. Und ich muss schon noch die Geschichte ein bisschen erzählen, als ich die Liesl zum ersten Mal getroffen habe. Ja. Weil... ich hatte von ihr nur eine Telefonnummer, ich habe sie angerufen und sie hat mir gesagt, weil sie außerhalb von New York wohnt, wann sie nach Manhattan kommt und wir haben einen Tag und eine Uhrzeit ausgemacht und sie hat gesagt, ich mache einen Auftrag im Austrian Cultural Center oder so etwas. Ja. Und ich habe das, und sie hat mir genau die Adresse gegeben, aber ich habe das nicht gewusst, wie das in New York mit den Straßen funktioniert. Das heißt, ich glaube, du warst im East End und ich war ganz West auf der falschen Seite. Die richtige Nummer, aber halt. Na, die richtige Straße und die richtige Nummer, genau, aber nicht die richtige Himmelsrichtung. Und sie hat zu mir gesagt, dann, ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen. Sie stand mit ihren Taschen und den Kameras da vor diesem Center und sie hat gesagt, du hast so eine nette Stimme gehabt, ich habe gewusst, dass du kommst. Ja, so lieb. Wir haben uns dann endlich getroffen. Und die zweite Begegnung war in Wien? Die war dann schon in Wien. Ja, ja, ja. Da hast du dann auch die Rauchfangkehr ausstellen. Du bist so eine Treue. Ja. Du verfolgst immer, du lässt nicht los. Wenn du mich nicht erreichst, hast du es nachher versucht und so. Das ist gut. Es gibt schon Menschen, die müssen sich treffen. Ich glaube, ihr beide seid schon... Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo? Ich die Ingrid kennengelernt. Ja. Beim Radio. Ah. Ja, die Stimme. Ja. Stimmen sind Stimmen immer sehr... Sind, ja. Du, ich muss dir was erzählen. Ich habe jetzt 64 Jahre fotografiert, weiß von nichts, war gerade bei der Grafischen, 40 junge Leute haben mir 1,5 Stunden zugehört, dass ich ihnen gesagt habe, ich weiß nichts. Erst gebe ich den Lehrern, den Professoren Kredit, damit die nicht glauben, ich Sabotage. Und dann sage ich ihnen, weglassen. Cézanne hat gesagt, zeichnen ist weglassen. Also erst lernt man was und dann vergisst man es und macht es im Unterbewusstsein. Aber das Lernen muss man schon vorher machen. Ja, aber ein paar Leute wie ich haben es nicht getan. Das beste Lernen ist eigentlich, es gab einen französischen Fotografen und der hat gesagt, in der Früh ziehe ich mein Hemd an, meine Hosen und meine Kamera und dann gehe ich. Und weil es gibt ja Bilder, die passieren, ohne dass du es planst. Ich bin in Hitzing vor 2 Tagen und an der falschen Adresse, weil die Dame, die einen Teesalon hat, wunderbar, ist übersiedelt. Und ich stehe da am Eck und brauche ein Taxi und da steht ein weißes Pferd, angekettet an ein Gitter. Aber das war kein richtiges Pferd, das war ein Pferd, aber... Also, ein Fiakerpferd? Nein, es war nur eine Nachahmung. Ach so. Und das habe ich fotografiert und das ist so ein gutes Bild. Es sieht aus wie ein wirkliches Pferd, ist aber keins. Und the whole of Hitzing is a fraud. Ja. Also jedenfalls, ich wollte was sagen, aber jetzt ist es mir... Das Weglassen. Und hast du, du sagst, du hast jetzt nicht extra fotografieren gelernt, aber hast du Sachen wann weggelassen auch? Ich habe alles weggelassen. Wann? Am Anfang. Am Anfang schon weggelassen? Ja, weil ich fotografiere mit meinen Gedärmen, wie bei Plaschutta, du kannst Inneres verlangen und auch Hirn, wenn du es nicht hast. Aber die Sache ist die... Man muss alles vergessen und emotionell fotografieren. Mhm. Man drückt ab und hier und da ist es ein wunderbares Bild, hier und da ist es nicht gut, dann schmeißt du es weg. Ich muss noch ein bisschen geschwind dein Mikrofon und ein bisschen nach unten. Entschuldige, weil du ich manchmal bewege mich. Nein, du darfst dich bewegen, sollst dich bewegen, nur wegen dem Fuff, dem Zauchen. Ja. Fosforito. Fuff. Erklär mal Fosforito. Fosforito. Wie ich jung war, war ich sehr dünn und rote Haare, deswegen Phospholito ist kleines Zündholz. Warst du auch vom Wesen her, vom Leben her ein kleines Zündholz? Ja, ich glaube schon. Wenn man es reibt, dann geht es in die Luft? Ja, aber nicht ganz in die Luft. Ja, halb. Aber brennen. Ja. Aber jedenfalls, ich zeichnete und dann auch fotografierte. Da war eine Zeitschrift in Buenos Aires und die hieß Tia Vicenta. Und die haben so Leute erwischt, schlafende Präsidenten. Und ich meine, ich habe das gemacht. Ich habe alles mögliche Leute fotografiert in einer Situation, wo man sie eigentlich nicht hätte fotografieren sollen. Also es gibt ein Prinzip im Journalism, auf Fotojournalism, nie Leute fotografieren, die essen. Das ist nicht gut. Und wenn, dann nicht, wenn sie die Gabel im Mund haben. Ja. Präsident Ford, der erste, der Vater, der wurde einmal schlecht beim Essen und die haben das alle gefilmt. Der ist unter den Tisch gefallen oder sowas. Also jedenfalls, soll ich am Anfang anfangen? Nein, wir sind schon so in der Mitte drinnen, dass wir gar nicht erst zum Anfang müssen, außer es treibt uns dorthin. Nein. Kein das könnte Treibung. Auch sein. Nein, ich wollte nur sagen, dass ich hier geboren bin in Wien. Mit 11 Jahren wurde ich nach Argentinien exportiert und dann im Jahre 55 ging ich nach New York zum ersten Mal und dann in 60 habe ich mich dort etabliert. Feast of Famine. Als Fotografin? Ja. Assignments, Freelance, also das ist nie sicher. Entweder viel Geld oder kein Geld und das gleicht sich dann aus. Ich habe im Village gewohnt und vor ein paar Wochen die Ingrid Rockefeller filmt seit 4 Jahren einen Film über mich mit einer Freundin aus Hollywood. ein Dokumentarfilm. Und wir gingen in die Village, wo ich halt vor 1960 gewohnt habe, 10 Jahre, 9. Und meine Rente war $90. Und mein Land, also der, den das Haus gebeutet hat, besessen hat, der hat gesagt, du musst die Rente nicht gleich zahlen, nur wann du kannst. Und er wohnte ums Eckel. Und ja, ich ging da vor ein paar Wochen hin, 5 Stockwerke herauf, $90 im Monat, 1960. Ich klopfe, keine Antwort. Und ich habe mir gedacht, da wohnt jemand, der halt arbeitet. Und die Tür geht auf und da steht so ein 60-Jähriger, sehr netter Mann. Und er ist ein Speechwriter. Also er schreibt und er kannte, oh, ist bekannt, mit dem Ted Sorensen. Das war der Speechwriter von Kennedy. Alles, was der Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner und alles das, das hat er geschrieben. Und der kannte ihn, er ist tot. Ich habe ihn immer chauffiert, er war blind, er hatte einen Schlaganfall. Und seine Frau arbeitet noch immer mit Ted Turner, der 100 Millionen in der UN gestiftet hat. Sie wird jetzt dieses Jahr ein Fellow in Boston bei dem Kennedy Center. Und sie ist meine Nachbarin am Land. Also ich muss wieder hinfahren, weil ich seine Karte verloren habe. Nicht verloren, aber die steckt irgendwo. Und er war sehr lieb. Also das ganze Village ist so interessant, ganz anders. Meine Badewanne gibt es nicht mehr mit Füßen. Jetzt ist es so eine grässliche alte Badewanne. Nicht einmal alt, neu, schlecht. Und die Küche ist auch, das war keine Küche, das war eine Kitchenette. Ich habe 9 Jahre mit meinen Eiskasten geschlafen. Wie genau? Was heißt wie genau? Na, der stand dort, wo die Liesel gewohnt hat. Ja, es ist ein Einzimmer-Studio gewesen. Ah, verstehe, das heißt, ja, das war eine, dort im Eck. Alles zusammen und man verliert kaum was. Ja. Ja. Und ich habe im Kamin gekocht und ich hatte wunderbare Partys, die haben sich alle angemeldet. Und dann in der Village war es natürlich wunderbar. Man konnte an jeden herantreten. Miles Davis, Duke Ellington. Ich habe den Louis Armstrong in Argentinien. Ha, du hast ihn so fotografiert, wie ich manchmal auch am Schreibtisch sitze. Ja. In der Unterhose. Gut. Freundlich schauen, ja. Interessiert und so. Aber da muss ich dir erzählen, was gerade in dem Moment passiert ist. Sein Hobby war Tapes. Er hat jedes Konzert auch aufgenommen. Und da kriegt er einen Anruf. Der Gesandte Amerikas, der hieß Bueller Braden und war ein Arschloch. Darf man das sagen? So oft du möchtest. Ja, gut, nur einmal. Und der hat angerufen und gesagt, Herr Mr. Armstrong, würden Sie so lieb sein, heute Abend beim Konzert die amerikanische Hymne spielen? Und der Louis hat gesagt, Mr. Ambassador, go screw yourself. Mhm. Fuck yourself. Mhm. Und ich kann nicht einmal in ein Hotelzimmer in Times Square rein, weil es 57, Segregation, also der konnte da nicht ein Hotel mieten. Und gab es eine wunderbare Frau, Carmen Amaya, also spanisches, Tänzerin und Sängerin, das war die größte von allen. Und die habe ich fotografiert und sie schaut aus wie ein Vogel, der auffliegen wird. Wenn du zu meiner Website gehst, dann kannst du sehen. Ich habe vier meiner Lieblingsfotos von dir mitgenommen. Oh, das ist der Gulda. Gulda ist Schatten, oder? Nein, ist es Gulda auch noch? Die Figur ging auf das Piano zu, ja. Auf das Klavier. Aber das Bild ist nur gut und hier sieht man es nicht. Das eine Millimeter, wenn er hier wäre, wäre es kein Bild gewesen. Ja, genau. Und das kann man nicht kontrollieren. Ja. Was gibt es da noch? Ah, das ist der Borges, ja. Luis Borges. Der Schriftsteller, ja. Blind. blind, aber nicht ganz blind. Nicht ganz blind. Und der hat einmal, also ich kam dreimal in der Früh zu ihm und er hat, Moment, dreimal, ja, ich hatte ein Assignment für Time Magazine und seine Haushälterin hat aufgemacht und als wir ins Gespräch kamen, habe ich gesagt, Herr Borges, würden Sie bitte etwas zu meinem Projekt über die Kinder Lateinamerikas, Amerikas beitragen? Und er hat gesagt, no, mir gefallen Kinder nicht. Und es hat ihm auch nicht Fußball gefallen und Tangos. Er war, alle haben ihn gehasst, weil er nicht Tangos geliebt hat und so. Er hat perfekt Deutsch gesprochen, Englisch. Am zweiten Morgen komme ich zu ihm und sage ihm, Borges, bitte. Und er war schon anders. Er hat gesagt, nein, nein. Aber der Klang war anders als der erste Tag. Mhm. Am dritten Tag macht er die Tür auf und er sagt, ich habe was für Sie. Dann hat er ein Gedicht gehabt, und zwar auf Englisch. Und ich habe gesagt, Borges, ich will es auf Spanisch haben. Ich habe das Foto von Armstrong in der Unterhose, ja. Habe ich auslassen, wunderschön. Ich habe es leider nicht dabei. Das, ja, macht nichts. Und das ist das mein Bild? Ist eins von dir, zwei spielende Kinder, ja, und noch eins von, ja, dir. Ja, das ist der Amazonas. Ja. Gottes Willen, das habe ich vergessen, das ist ein gutes Bild. Das sind's. Ich habe diese Bilder von dir ausgewählt, weil sie mir einfach gut gefallen. Oh, irgendwas brummt nämlich, Lothar. Also, ich glaube, das ist das iPad. Das iPad? Ja, da haben wir nämlich jetzt die Foto angeschaut, während du weg warst. Ja. Telefonieren. Hast du das vom Internet? Das. Habe ich schon lange nicht gesehen. Und zwar, deine Bilder sind, oder viele deiner Bilder sind im österreichischen Nationalarchiv. Ja. Und dort habe ich sie her. Aha, das heißt, gut. Wenn man sich auf Spurensuche machen möchte, wenn man deine Bilder sehen möchte, geht man dorthin, ja, und findet sie. Ja, gut. Und diese Kinder vom Amazonas sind einfach wirklich... Ja, die sind sicher alle tot. Warum? Weil die Lebenszustände nicht sehr gut sind in Südamerika. Liesl, warum fotografierst du? Warum? Schau, ich habe erst gezeichnet, dann gefilmt, also als Assistent. Ich war die Assistentin von Karl Ritter. Das war ein Ex-Nazi, der irgendwelche Schinken für den Hitler gemacht hat. Und der kam nach Argentinien mit 4 Söhnen, ein riesig netter alter Herr. Und der brachte mit ein Magnetophon. Das war so groß wie das Zimmer. Und in Argentinien, wenn du etwas aus dem Zoll nehmen wolltest, musstest du schmieren. Aber ich war sehr hübsch und habe das mit einem Händedruck gemacht. Und habe das ganze Magnetophon, das Millionen wert war, umsonst in das Land gebracht. Was war in diesem Händedruck drinnen? War da ein Geldschein jetzt drin? Nein, nein, nur der Händedruck. Ah, nur der Händedruck. Nur der Händedruck. Wie ich das gemacht habe, ist noch ein Rätsel. Aber ich habe auch alles andere besorgen können. Ich war Assistentin. Wenn wir eine Yacht gebraucht haben, habe ich sie besorgt. Ein Rolls Royce. Also das war eines meiner Talente. Und auch Leute einfädeln, weißt du? Warum fotografierst du? Das würde mich wirklich interessieren. Das kann man nicht beantworten. Kann man nicht beantworten. Ist auch recht. Ja, es ist eine Sache, die aus dem Innern, man kann es schon beantworten. Man ist an Leuten interessiert. Ich bin eigentlich an Natur nicht so interessiert. Hier und da mache ich es. Bei meiner Einfahrt, also das Haus, das nicht, Gott sei Dank nicht mir gehört, aber wunderschön ist, da war auf einmal ein Blue Heron. Der war so die Distanz. Und den habe ich in der Nacht fotografiert und es schaut aus wie ein japanische Malerei. Blue Heron? Ja, das ist ein Vogel, der eigentlich aussieht wie ein Dinosaur, weil die Vögel ja abstammen von Dinosaur. Ich bin an Menschen interessiert. Ja. Eines meiner größten Interesse war immer Männer, die gearbeitet haben, und auch Frauen. Aber weißt du, Männer bei der Arbeit, das ist so eine wunderbare Sache. Wie zum Beispiel der Mann, der am Corcovado die ganze Sache in Rio de Janeiro, den Christus betreut und solche Sachen. Und warum nicht filmen? Das sind ein... Ich habe auch gefilmt, aber ich bin ein Fotograf. Und wo ist der Unterschied? Technisch Unterschied. Und weißt du, was heute faszinierend ist? ich liebe es wirklich, ehrlich, dass alle Leute fotografieren können. Und ich bin nicht mehr der Sklave der Eltern, die sagen, bitte mein Kind porträtieren oder sowas. Die machen das alles allein und alles wird fotografiert, ohne zu fragen, ob es erlaubt ist. Oder die kommen ins Haus, Freunde, die gute Freunde sind. Aber ich habe ihnen nicht erlaubt, herumzufahren. Das Haus gehört nicht mir. Also die sollen da nicht fotografieren. Und wenn man das sagt, beleidigt man Leute. Was? Ich bin mit dir befreundet und du lässt mich das nicht machen? Ist das, das ist schon interessant. Ja. Wenn du als Fotografin wen fotografierst, dann hast du immer das Einverständnis. Ja, bis auf diese Straßenfotografie. Ja, wenn du einmal draußen bist, dann kannst du mir nichts machen. Aber zum Beispiel, ich fotografiere dich und dann verkaufe ich es an eine Zahnpasta. Da muss ich deine Erlaubnis haben. Aber wenn du zum Beispiel Armstrong fotografierst oder... No, das war ein Assignment. Das war ein Er wusste Auftrag, okay. Und, da gibt es in Corona Queens das Haus, wo er gewohnt hat, ein Gem, also wie ein Brillanten. Da ist alles da, was er gebraucht hat, seine Frau, seine vierte, Lucy. Und das ist so schön. Und da habe ich vor kurzem meinen Krähen abgegeben, vor allen Politikern von Queens. Das ist eine Nachbarschaft, wo alles erst chinesisch war und dann russisch und dann polnisch. Und die ganzen Immigrationen sind durch Corona Queens gegangen. Und das war so lustig. Die haben alle zugehört, wie ich gesagt habe, dass das go screw you, go fuck yourself. Die haben gar nichts gemacht. Hat sie sehr interessiert. Ja, also was weiter? Ich wollte dich etwas fragen. Ja, bitte. Und zwar, weil du das gefragt hast mit dem Fotoapparat. Als ich gelernt habe, mit Interviews zu machen, ja, habe ich gemerkt, dass ich eine große Freude daran habe, ein Mikrofon in der Hand zu halten. Dann kann ich die Menschen, ich habe quasi mit dem Mikrofon ein Instrument, um die Menschen alles zu fragen, ja, was ich begehre zu wissen. Ja. Sie können ja Nein sagen. Ja. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob du aus diesem Grund vielleicht auch fotografierst, weil als ich dich jetzt in Wien zu deinem Geburtstag gesehen habe, hast du die Geschichte von dieser alten Japanerin erzählt, der du gesagt hast, sie soll die Hüllen fallen lassen. Sie war Russin. Ah, Russin. Mataji, eine Guru, die war bei mir und ich hatte einen Hund, einen Labrador, der wusste, er war ein Objekt. Er ist immer dorthin gegangen zu dem Baum und hat sich neben die Leute gesetzt. Und die waren 96, eine Russin, die 20 Jahre in China gelebt hat und dann in Argentinien dem Präsidenten Sachen geraten hat. Und dann habe ich gesagt, Mataji, bitte den Sari runterlassen. Bumm, runter. Die hatte einen Busen wie eine, die vielleicht 60 war. Und da habe ich fotografiert. Das ist die Kamera. Ja. Schau, das Wichtige ist einen Kontakt. Wenn ich in Bolivien eine Frau mit nährenden Kindern, dann habe ich immer gesagt, sie sehen so schön aus, darf ich? Und damals war es leicht. Nicht so viele Touristen, die da rumgegondelt sind. Und das hat sich jetzt alles verändert. 1000 Fotografen. Gestern bei der Grafischen, 40 junge Leute, die da so saßen. 1,5 Stunden habe ich denen was vorerzählt. Und die sind nicht weggegangen, die sind sitzen geblieben und haben mir wirklich brav zugehört. Aber kein Feuer, weißt du, man muss... Das ist sehr traurig, dass heutzutage junge Leute so besessen sind und alte auch. Nice. Von diesen ganzen iPhone und ich hab's auch. Als Zündholz, weißt du, wie heißt das? Phosphorito. Phosphorito? Ja. Kein Feuer. Ja. Ja. Das macht gute Sachen. Weißt du, was heute passiert? Nein. Zum Beispiel in New Canaan, das ist das Dorf neben meinem Dorf, sehr reich. Und da schicken sie die Kinder ins Restaurant mit der American Express ohne den Eltern. Die kommen gar nicht. Die essen da ihr eigenes Essen, verlangen, was immer sie wollen. Ich meine, das ist so grausam. Ich musste mich als Kind anziehen, um zum Essen zu kommen. Es war ein Gespräch, mein Vater hat was angefangen. Ich musste berichten, was ich während des Tages gemacht habe oder diskutieren. Das ist alles tot. Das gibt's nicht mehr. Und ich bin jetzt ganz besessen auf zwei Sachen. Eines ist, der Alexander Graham Bell hat das Telefon erfunden, war aber gar nicht stolz auf seine Erfindung. Er hatte keins in seinem Studio, aber er war besessen von etwas, das Allocution heißt. Allocution heißt, dass Menschen richtig reden, dass jedes Wort irgendwie eine Bedeutung hat, dass es nicht zu leise ist, weil alle Leute glauben, wenn sie so sprechen, dass das fein ist. Und die Eltern betonen, zum Beispiel hier während den Hitler, haben die jüdischen Eltern ihren Kindern gesagt, bin ich zu laut, wir sind Juden, wir müssen so. Und nicht zu laut und nicht zu leise, aber jedes Wort soll rauskommen mit einer Bedeutung. Und das hat er gemacht, Elocution. Und wenn man die BBC zuhört, dann redet alle Leute richtig. Fast alle mumble oder sie sind zu laut. Ich gehe jede zwei Wochen, also zweimal im Monat, zu meinen Vorsitzenden im Dorf, also der Supervisor, und ich sitze in der ersten Reihe und verstehe nichts. Welches Dorf? Ich verstehe nichts, weil die alle blöd reden. Und ich bin sozusagen jedermann oder jede Frau. Und ich kritisiere, ich bin irgendwie die komische Figur. The little old lady in tennis shoes, die geht immer zu IBM und so und fragt dann und sagt ihnen was. Und Leute reden nicht mehr richtig wie du und du oder ich. Sag nochmal, wie heißt der Ort, wo du wohnst? Pound Ridge. Pound Ridge. Und das ist in USA. Westchester. Ja. Next. In der Nähe von New York? Ja, eine Stunde. 70 Kilometer. Was ist die zweite Sache, von der du besessen bist, Liesl? Ja, das ist eine. Ich bin besessen von der Marlene Dietrich. Und zwar ist sie in meinem Auto. Und im Jahre 1920 Berlin hat die wunderbare Lieder gesungen. Immer Double Entendre, weißt du? Darf ich eins vorsingen? Unbedingt. Okay. Und ich studiere gerade zwei andere, aber ich bin noch nicht so weit. Also, dein Vorname ist? Lothar. Lothar. Lothar, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Lothar, ich träum so viel von dir. Ach bitte, komm zu mir nachmittags um 3:30. Lothar, wenn mich dein Arm umfasst, dann denk ich noch zuletzt, wenn du nur jeden Tag Geburtstag hättest. Lothar. Marlene Dietrich. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder wo hast lieber du das nicht. Gefunden? Spotify heißt das. Geh allein. Kannst du auf dem iPad, auf dem iPhone, überall? Und ich weiß nicht, ob sie mich liebt. Aber nicht in deinem Buch, auf ein Papier. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fenster. Die Lieder sind so fantastisch. Und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen könnte, dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen wollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich kein Sehen nach dem Traum. So fantastisch. Sein. Wenn ich ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, das ist ein Abs. Etwas ein Abs. Ja. Ist mit Facebook kombiniert. Ja. Und du organisierst ein Login, kostet nichts. Und wenn du es regelmäßig hörst, dann 5 Euro pro Monat oder 10 und du kannst alles weißt hören. Du, Casablanca, das Original, der hat ganz schlecht gesungen. Aber das ist auch in meinem Repertoire, aber ich muss es noch studieren. Und dann Knickerbocker's Holiday, das war der John Huston, der Alte. Und der singt, dass es schon Oktober ist und November und Dezember. Und er kann keine Affäre haben die mit irgendeiner Jungen, weil es ist schon zu spät, er muss was Ernstes haben. Es ist so ein schönes Lied und die drei Sachen sind mein Repertoire. Das heißt, du bist jetzt ganz verrückt nach schönem Sprechen und Hören und ja. Gesang. Ich könnte, ich werde es nicht machen, aber ich könnte was aufmachen, wo ich Leuten reden lerne. Wo ja. sie lernen. Ja. Die können nicht mehr reden. Die alles geht übereinander. Ja. An meinen Geburtstag in der Blauen Bar im Sacher. Es war katastrophal und ich werde dann ganz nicht nett, also ich werde böse, eine böse Person, weil in meinem Alter lasse ich solche Sachen nicht durchgehen. Ich korrigiere und das haben Leute nicht gern. Ich habe eine Freundin, die will alles fortan für dich tun. Sie will das hier so und dann schaut sie dich immer an und will alles machen, was du eigentlich selbst machen sollst. Mhm. Aufheben, zumachen, aufmachen. Das ist so eine Unsitte. Es war lustig. Vorhin wollte ich, als wir den Raum gewechselt haben, wollte ich, Liesl hat einige Sachen um sich herum gehabt und ich habe gesagt, kann ich was tragen? Und sie hat gesagt, das ist eine Unsitte von euch hier. Wirklich. Ja, ich kann doch um Hilfe bitten. Ja, wenn etwas nicht geht in meinem Alter, ich bin verschiedene Male gefallen, gut gefallen, ohne was zu brechen. Vor kurzem bin ich bei Audi im Showroom. Und ich fall nieder, weil der Tee in einem Gefäß gefallen ist. Und ich habe mir das nicht gebrochen, das Schlüsselbein, aber es so gemacht. Und dann kam die Ambulanz und die haben mich überzeugt, ich soll sie nehmen ins Spital, 2 Kilometer entfernt. Das hat $500 gekostet. Und dann $5,000 MRI und und dann haben sie festgestellt, es ist nicht gebrochen und in 3 Wochen war es wieder gut. Ich glaube, beim Schlüsselbein, das ist nicht sehr nachtragend. Es tut zwar weh, aber das ja, aber ist es gebrochen. Hat gar nicht, ja, es, hat, es war irgendwie so. Ich möchte ein bisschen schlau sein. Ja. Wenn du sagst, die Menschen sprechen zu laut, zu leise, ja. Richtig wäre gerade gut. Hat das eine Parallele mit dem Fotografieren, überbelichtet, unterbelichtet? Ja. Wenn du aber richtig einstellst, dann passt's. Naja, heutzutage muss man nicht einmal einstellen. Die Kamera stellt sich von selbst ein. Du machst so, du drückst ab und alles ist da. Und aber das ist doch die große Kunst, dass man als, als Fotograf, wie heißt das, Low-Key, High-Key und so weiter. Mit digitalen. Meine kleine Leica, die kann alles von selbst. Meine kleine Leica ja. macht alles von selbst. Ich habe 5 Leicas, die heißt die wichtige Analogie. Ja. Oder, aber die da ist also digital. Und der Herr Kaufmann, Besitzer der Leica, hat mir das gegeben. Er hat gesagt, morgen runtergehen, eine Leica holen. Was machst du mit den Bildern, wenn sie jetzt auf deiner Leica sind? Ich gebe sie in meinen Computer, aber ich habe ein riesiges Problem. 40.000 Fotos in meinen Apple. Und wenn ich da nicht bald lösche, wird es explodieren. Und löscht du leicht? Nein, ich habe es noch nicht gemacht, weil ich viele Fotografien 5, 6 Mal gemacht habe. Und dann, ich muss da löschen. Aber ich habe so einen extra, weiß Gott was, da draußen, ein Hard Drive. Aber ich hasse diese Sachen, die du nicht sehen kannst, weißt du? Die da sagen dir, das ist alles drauf, Aber bis jetzt habe ich es nicht gesehen. Also vielleicht, wenn man es ansteckt, sieht man es. Ich habe so ein bisschen einen Tick, also ja? Neben dem Schlausein. Ich denke mir immer, wenn ich eine Kamera hätte, ja, die mein Leben parallel filmt, ja, dann bräuchte ich ein ganzes Leben, um mein Leben anzuschauen. Ja. Das stresst mich ein bisschen, da denke ich mir, das ist nicht gescheit. Ja. Ich könnte auch eine Kamera haben, die in Zeitlupe alles filmt, mein Leben. Dann bräuchte ich zwei Leben, um mein Leben anzuschauen. Ja, manchmal möchte ich mich in die Augen eines Gegenüber reinhängen, in deine Augen zum Beispiel, wie du die Welt siehst und was du erlebst. Das stresst mich nicht, weil da denke ich immer, da schalte ich immer so eine Stunde zu und schalte dann wieder weg. Ja. Und ich denke mir, beim Fotografieren, das geht gerade. Da kann man dann zwar mal mit 40.000 Fotos einen Stress kriegen, aber wenn man ungefähr Nerven hat und das in ein paar Nächten weglöscht, was man, oder nur die auswählt, die man haben möchte, ja, dann hat man so aus seinem Leben so wie Augenblicke. Na, das ist ja der Augenblick. Ja. Und das halte ich gut aus. Ja. Jeder ist ganz individuell. Ja. Weißt du, was so faszinierend ist in meinen 40.000 Bildern? Ich habe viele Leute fotografiert, junge Mädchen mit ihren Boyfriends. Und auf einmal sind sie nicht mehr die Boyfriends. Also ist alles da wie eine Geschichte. Ich fotografiere zum Beispiel Menschen, die arbeiten. Und mich selbst. Der Rauchfangkehrer als eines der berühmten Fotos von dir. Danke, danke. Der erste Mensch, den ich erblickte, als ich im Jahre 65 hierher kam. Der Rauchfangkehrer. Aber ich war dann mit allen Rauchfangkehrern auf all diesen Dächern. Und dann hatte ich Geburtstag im Westlicht. Und die Tochter von dem Georg Kreisler hat mich interviewt, Menschengesichter oder Menschen was. Und dann kamen 400 Leute, die mich nicht kannten, zu meinem Geburtstag. Und wir hatten Asche, weil das Gottes Glück bringt. Aber meine 40.000 zeigen auch mich im Altern, älter werden, weißt du? Ein Selfie. Ja, ein Selbstporträt. Immer wieder. Rembrandt, die haben alle sich selbst gemacht. Wie machst du das? Du fotografierst dich im Spiegel? Oder? Na, ja, überall. Spiegel. Meine Arme sind nicht sehr lang, aber ich habe gerade im Sacher Selbstporträts gemacht mit meinen Hörnern. Und ist es wichtig, dass du dann die Fotos wen zeigen kannst oder reicht es dir aus, dass du es alleine hast? Hier und da zeige ich, aber wenn ich jetzt so Leute um mich habe, die sind so gut, die können das alles, die filmen. Und Instagram, ja, Facebook. Ja, und ich habe eins bei, wie heißt das? Es gibt hier einen jungen Mann bei Westlicht, der heißt Michael. Und der hat mich 59 Minuten gefilmt. Mhm. 59 Minuten. Der Carwash. Ah, und jemand hat dich gefilmt mit 1000 Theorien, die Theorie der Sonnenbrille. Das ist dasselbe. Verstehe. Und der hat auch am Schluss ein bisschen was von sich drauflassen beim Abspann. Ja, das gefällt mir immer gut. Ich habe noch eine, da habe ich mir gedacht, da muss ich dich fragen. Ich habe auch eine Theorie. Ja, nur eine? Ganz wenige Theorien. Oh. Eine habe ich aber. Ich habe 1000. Eine, wenn ich jemanden treffe und ich bin mir nicht sicher, ob das ein netter Mensch ist oder ob der für mich nett ist, dann mache ich den Schuhtest. Ich schaue einfach nur auf die Schuhe und unmittelbar ist es mir klar, ob ich den mag oder nicht. Ja. Hat gilt das aber mit nicht, Putzen zu tun? Nichts. Nein. Mit Putzen. Es ist mehr eine Stilfrage oder ein passt das zu mir? Der Schuhtest gilt aber nicht, wenn man sich schon kennt. Aha. Dann ist es völlig egal. Nur wenn du jemanden kennenlernst und du bist dir nicht ganz sicher, schaue ich auf die Schuhe und ich bin mir's. Mit Handtaschen, glaube ich, geht es auch. Aber da bin ich zu weit entfernt von Handtaschen, dass ich mit dir irgendwie... Du wärst ordentlich aufgeschmissen in Asien, wenn viele Leute barfuß gehen oder nur Flipflops anhaben, oder? Wahrscheinlich ist es so eine europäische Sache oder nordamerikanische. Darf ich dir was sagen? Ich hatte einmal ein Picknick mit einem österreichischen Architekten und seiner wilden Frau und ein Kind. Und sie sagte mir, es gibt einen Mann, die Frau ist ihm gerade weggelaufen mit ihren Cousin. Er ist etwas wild. Und ich habe gesagt, oh, klingt gut. Sage ihm, er soll zu Kaffee kommen. Dann kam er in die Village und ich habe auf die Schuhe geschaut und weiße Socken. Und ich habe mir gedacht, alle meine Boyfriends hatten gute Schuhe an. Und also wir haben dann, ich habe ihn einmal zu einem Konzert geschleppt und das hat ihm gar nicht gefallen. Und ein Jahr später habe ich ihn geheiratet. Und das Erste, das ich gemacht habe, ihm zu Brooks Brother für, um eine neue Ausstattung. Und der hat ein perfektes 34. Also, und irgendwie erinnert mich, was du mir gerade gesagt hast über Füße. Und Schuhe sind wichtig in dem Fall. Vor kurzem war ein Fest in meinem Dorf. Und anstatt alle Leute zu fotografieren, habe ich nur Schuhe fotografiert. Nur von unten so. Das ist sehr interessant. Liesl, wenn wir Kinder in die Schule schicken, dann möchten wir, dass die dort was lernen. Ja, sehr schwer. Ob Schule oder nicht, was glaubst du, sollten Kinder lernen? Es gibt eine Familie in Pound Ridge, die machen Homeschooling. Aber das kann nur sein, wenn die Mutter da ist und nicht irgendeinen Beruf hat. Aber ich finde, wenn die einmal Teenager sind oder im ersten Jahr der Universität, schick sie irgendwo hin. Es gibt einen Rockefeller, ich bin ein paar Rockefeller sehr nahestehend. Und einer der Söhne ist jetzt auf 6 Monate in Prag gewesen und überall in Berlin. Das ist besser wie 4 Jahre Universität. Und in Amerika kostet eine Universität im Jahr 70.000 Dollar. Das ist ganz verrückt. 500.000 für nichts lernen. Sie lernen trinken und rauchen und Blödsinn und kommen heraus und wissen nichts. Und wenn sie da 2 Monate in Prag sind, lernen sie mehr als oder in Wien oder irgendwo. Also ich bin gegen Education, die nicht mehr in Amerika existiert. Erstens einmal. Und solange ein Vater und die Mutter nicht da sind und mit denen Nachtmahl essen und denen wirklich Sachen beibringt, die wichtig sind. Zum Beispiel der Händedruck ist eine verlorene Kunst. Ich kann 3 Jahre, besser gesagt, ganz kleinen Kindern Hand geben, drücken, nicht pumpen wie eine Gasstation. Und ich bringe das dem bei und dann sage ich, geh nach Hause und zeig deinem Vater, was du heute gelernt hast. Das sind alles verlorene Künste. Und das ist so tragisch, weil man dann nichts mehr... Du musst in Wien zu meinem Friseur gehen. Ja, wer ist das? Das ist der Strassel in den Ringstraßengalerien. Da geht übrigens die Erika auch hin. Erika, wenn sie aus Montreal kommt. Erika Absil aus Montreal. Ja. Was sie machen, ist das ganze Team des Friseurladens, egal ob sie deine Haare nur waschen oder ob sie sie schneiden, sie kommen, sie geben dir die Hand und sagen, hallo, ich bin Ingrid und ich werde sie jetzt waschen. Gut. Und ich bin, was weiß ich, und ich werde sie jetzt schneiden. Gut. Das sind alles verlorene Künste. Liesl, wie lange dauert es, bis du durch die Kontrolle am Flughafen kommst? Durch die Metallkontrolle? Mein Lieber. Ich lüge nie. Oder kontrolliert man einfach nicht? Moment. Als Kind, wir hatten eine Köchin. Und die hat mir einmal erzählt, dass sie einen Film gesehen hat. Irgendwas mit einer Gasstation und irgendeiner Frau. Und der war natürlich für Kinder nicht erlaubt. Und ich bin am nächsten Tag in die Schule gegangen und gesagt, ich habe den Film gesehen. Worauf meine Eltern gerufen wurden. Und die wollten mich fast herausschmeißen. Und ich war ganz klein, also 6 oder 7. Ich bin auch am Schoß vom Adolf Loos gesessen. Jeden Architekten erzähle ich das. Auch vom Otto Preminger. So, das war meine einzige Lüge. Nach der Lüge habe ich nie mehr gelogen. Und was haben wir gesprochen? Die Dauer deiner Kontrolle. Moment. Ich fahre seit 20 Jahren Rollstuhl. Im Flughafen. Da setzt du dich herein, du hast $10 in der Hand, der führt dich durch die Kontrolle von dem Desk zum Gate 6 Minuten. Ich muss mir nicht einmal die Schuhe ausziehen, weil ich 87 bin. Und ich habe eine Tasche, eine Vuitton-Tasche, die 60 Jahre alt ist. Mein Koffer ist 50. Keine Räder, und da geht alles herein und ich bin wirklich gut, ein kleiner Koffer, das ist nur so. Und also 6 Minuten von da zu da, an diesen Koffer, an den Vuitton hängen Sachen, die schauen aus wie Atombomben. Also was ich da alles hängen habe, die sehen das nicht einmal. Mhm. Und kein Problem. Mhm. Ich mache dann so und ich lasse mich gern abtasten, Massage, und dann gehe ich fast immer zum Obersten. Bodycheck. Ja. Und dann gehe ich zum Obersten und sage, bitte allen Gehalt erhöhen. Das, und das geht im Flughafen fantastisch. 5 Minuten. Man kann nur Rollstuhl. Weißt du, wie lang diese Kerle jetzt im neuen Flughafen, die mich begleiten? 25 Kilometer im Tag müssen die zurücklegen. Das ist so groß. Wie lange bleibst du noch in Wien? Bis Dienstag. Nein, besser gesagt, Mittwoch war ich. Und freut dich das Weggehen immer? Oder ist es immer ein bisschen schwierig? Nein, es ist mixed feelings, weil ich bin sehr gerne hier. Aber weißt du, meine Freunde, die machen gerade das, was mir nicht passt, dieses Kreuzreden, Blödsinnreden. Da kommt, gestern gibt mir Walter Jöbstl, und er ist einer der Lehrer in der Grafischen, er gibt mir einen Brief, da steht, ich muss aus Paris weglaufen, es ist alles scheiße, alle diese Leute, die so blöd herumreden, und das geht stundenlang weiter, und diese über Philosophie reden und nie was tun, und am nächsten Morgen gehen sie nach Hause und haben nichts zum Fressen, weil sie nur Palavern, geschrieben von der Frida Kahlo in 1920, ist heute dieselbe Situation. Die reden alle da so herum. Ich will nicht runterblicken auf Leute, aber die Konversation, es ist nur schön, zu dritt zu sein oder zu zweit. Wenn man einmal 5 Leute zusammen hat, dann geht das so wie grässlich. Also ich kann da nicht mitmachen. Ich beklage mich dann und das schaut fast immer arg aus. Ja, die kritisiert und da. Aber das ist eine Kritik, ist sehr wichtig. Das ist konstruktive Kritik. Die sind alle verdeppert. Bei solchen Gesprächen, wie es wir machen, ist so ungefähr 4 Menschen die maximale Zahl, weil ab dann geht es nicht mehr, miteinander zu reden. Du musst weg, Liesl. Ich muss weg. Und kann ich nächstes Mal wiederkommen? Ja. Nächstes Mal lassen wir das technische Glumpert wieder weg und unterhalten uns so. Ja. Danke. Nein, Dank. Wir machen noch ein Interview. Bitte. Ja. Wann kommst du wieder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war vielleicht meine letzte Reise. Ach, sag, ja, du kannst nie wissen. Ja. Mit 87 kratzt man fast immer ab. Also ich werde versuchen, es nicht zu tun. Hey, Moment. Der Schriftsteller von Dr. Doolittle wird 108 geworden. 108 geworden. Also gratuliere euch, ihr seid beide so lieb. Wir haben ich habe dich damals kennengelernt, aber nie richtig. Wir haben schöne Freunde. Ja. Ihr müsst, dann, ihr damit lassen wir es. Jetzt drehen wir den. Ihr sollt nach New York kommen. Kommt mich besuchen. Ja, das wäre großartig. Danke für das schöne Gespräch. Man kann genießen.